Die Integration von Kindern aus von Armut betroffenen Zuwanderungsfamilien in unser Bildungssystem ist natürlich eine große Herausforderung und es hilft niemandem, so zu tun, als gäbe es diese Aufgabe eigentlich gar nicht. Das Problem sind jedoch nicht die Menschen, ohne die wir ganz schön alt aussähen, sondern unser defizitäres Bildungssystem, das es nicht schafft, die Ressourcen dieser Kinder zu entwickeln. 38 von 100 Grundschulkindern hatten im Jahr 2021 einen sogenannten Zuwanderungshintergrund. Das heißt, es werden jedes Jahr sehr viele Kinder eingeschult, die nicht oder nur schlecht Deutsch können. Und es werden tendenziell mehr. Diese Kinder haben, wie alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland, einen Anspruch auf angemessene Bildungsangebote. Das hat das Bundesverfassungsgericht erst im November 2021 bekräftigt. Schule hat den Auftrag, allen Schülerinnen und Schülern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, Bildungsauftrag, und sie gemeinsam mit den Eltern bei der Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der Gesellschaft zu unterstützen und zu fördern, Erziehungsauftrag. Doch diesem Auftrag kommen die Schulen bisher nur unzureichend nach, wie selbst Studien im Auftrag der KultusministerInnen ergeben. Als Reaktion auf den PISA-Schock gründete die Kultusministerkonferenz 2004 das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB. Es hat die Aufgabe, Mindeststandards für den Schulunterricht zu entwickeln. Seit 2011 kontrolliert das IQB im Auftrag der Kultusministerien, inwieweit diese Standards erfüllt werden. Dazu untersucht es die Leistungen in Deutsch und Mathematik in der 4. Klasse und veröffentlicht die Resultate im sogenannten IQB-Bildungstrend. Das jüngste Ergebnis von 2021? Desaströs wie einst zu PISA-Zeiten und schlechter als bei den vorangegangenen Untersuchungen von 2011 und 2016. Der Anteil der SchülerInnen, die den Mindeststandard nicht erreichen und damit ein hohes Risiko für einen weniger erfolgreichen Bildungsweg aufweisen, habe in allen Bereichen teils deutlich zugenommen. Sprich, in den letzten 20 Jahren nach dem PISA-Schock ist das deutsche Bildungssystem nicht nur nicht besser, sondern teils sogar schlechter geworden. Das klingt nicht nur dramatisch, es ist eine tickende Zeitbombe in einem Land wie unserem, das arm an Rohstoffen ist und deswegen von sehr gut ausgebildeten Fachkräften lebt. Was also läuft schief an deutschen Schulen? Wie sind die Schulen in Deutschland aufgebaut? In Deutschland besteht Schulpflicht ab dem 6. Lebensjahr. Sie dauert in der Regel 9 Jahre. Alle Kinder werden in die Grundschule eingeschult und kommen dann, je nach Bundesland, nach 4 oder 6 Jahren auf unterschiedliche weiterführende Schulen der sogenannten Sekundarstufe 1. Diese sind theoretisch in die 3 Niveaus Hauptschule, Realschule und Gymnasium unterteilt, das dreigliedrige Schulsystem. Zusammen ergeben Grundschule und Sekundarstufe 1 die schulische Grundbildung. Sie endet frühestens nach dem 9. Schuljahr. Wer danach weitermacht, kommt in die Sekundarstufe 2. Sie führt entweder zu einem Berufsabschluss oder zum Abitur nach dem 12. oder 13. Schuljahr. Immerhin 95,6% der Bevölkerung in Deutschland haben einen Schulabschluss oder erwerben ihn gerade. Allerdings verlassen auch mehr als 6% der heutigen Jugendlichen in Deutschland die Schule ohne Abschluss. Darunter sind junge Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft fast 3-mal so oft vertreten wie Gleichaltrige mit deutscher Staatsangehörigkeit, schreibt die Bertelsmann Stiftung. Kinder scheinen also beim Zugang zur Bildung ganz am Anfang noch recht gleiche Chancen zu haben. Danach verschlechtern sich jedoch die Aussichten vieler ressourcenärmerer Kinder dramatisch, am Ende einen guten Abschluss in der Hand zu haben, erst recht das Abitur. Als Reaktion auf den PISA-Schock schraubten viele Bundesländer an ihren Schulformen und schufen zum Beispiel die Hauptschule ab. Denn wenn es keine Hauptschulen mehr gibt, können sich dort auch keine benachteiligten Jugendlichen mehr sammeln. Seither verdoppelte sich die Zahl der Menschen, die das Abitur ablegen, während die Zahl der Realschulen seit 2007 um 1/3 sank, die der Hauptschulen sogar um die Hälfte. Großer Gewinner sind die Gemeinschaftsschulen, die an vielen Orten neu gegründet wurden.